Man verbeißt sich erst recht an, wenn der Weg nicht immer leicht ist. Der Gegner, du selber, deine Schwäche, ein Feindbild. Die Vorbereitung weit sich, dein Körper, ein Zeichen für die Kämpfe, die noch folgen und dass sich niemand mehr klein kriegt. Nur ganz alleine besiegt man die Dämonen, die einen festhalten, weil sie in deinem Windschatten wohnen. Die Angst zu verlieren, eine gute Motivation und die Stimme, die schreit, wenn du fällst, kriegt dein Arsch wieder hoch. Und auch am verkacktesten Tag meines Lebens macht Kampfsport aus mir noch die beste Version. Ausreden zählen nicht, aufgeben geht nicht. Nicht umsonst heißt es, dass wo ein Wille immer ein Weg ist. Konzentriert, Ziel fokussiert, einatmen, ausatmen, Kraft komprimieren. Steiger den Wert deiner Anatomie und verbrenne die Schwäche in dir. Wir beweisen Herz, siegen mit Stolz, verlieren mit Respekt, aber geben nie auf. Wir durchbrechen die Grenzen, der Weg zur Legende. Es kämpfen, auch wenn niemand an dich glaubt. Beweisen Herz, siegen mit Stolz, verlieren mit Respekt, aber geben nie auf. Wir durchbrechen die Grenzen, der Weg zur Legende. Es kämpfen, auch wenn niemand an dich glaubt. Wir gehen von Einheit zu Einheit, denn willst du Frieden, mein Freund, musst du jederzeit für den Krieg bereit sein. Geben immer alles, aber sicher niemals klein bei. Grenzen zu sprengen bedeutet für mich Freiheit. Verlieren kein Problem, Kampfgeist ist das, was zählt. Narben zeigen keine Schwäche, sondern nur, dass du immer noch stehst. Erfolg ist eine Treppe, jede Stufe muss man gehen. Dein Glück ist was für Leute, denen die Ausdauer fehlt. Bin mir der Stärke bewusst, aber schrei sie nicht raus. Lieber stark unterschätzt, als nur ein zu großes Maul. Denn erst wenn es weh tut, wenn man fällt, dann trennt sich die Spreu von den Weizen. Nur die Sieger stehen wieder auf. Konzentriert, Ziel fokussiert, einatmen, ausatmen, Kraft komprimieren. Steiger den Wert deiner Anatomie und verbrenne die Schwäche in dir. Wir beweisen Herz, siegen mit Stolz, verlieren mit Respekt, aber geben nie auf. Wir durchbrechen die Grenzen, der Weg zur Legende. Es kämpfen, auch wenn niemand an dich glaubt. Beweisen Herz, siegen mit Stolz, verlieren mit Respekt, aber geben nie auf. Wir durchbrechen die Grenzen, der Weg zur Legende. Es kämpfen, auch wenn niemand an dich glaubt. Jeder Scheißtag, nur ein guter Lehrmeister. Das Herz ein vor acht Motor, wenn der Ehrgeiz packt. Die Disziplin kommt dann, wenn man sich selbst motiviert und das Ziel nie aus den Augen verliert. Wir beweisen Herz, siegen mit Stolz, verlieren mit Respekt, aber geben nie auf. Wir durchbrechen die Grenzen, der Weg zur Legende. Heißt kämpfen, auch wenn niemand an dich glaubt. Beweisen Herz, siegen mit Stolz, verlieren mit Respekt, aber geben nie auf. Wir durchbrechen die Grenzen, der Weg zur Legende.